Phänomenales. Konsistenz der Gedanken. Auf seinem Weg der Bewahrung und Bewährung hat Schneider es sich zur grundsätzlichen Aufgabe gemacht, die Integrität seiner Person sicherzustellen. Aufgrund gewisser Vorkommnisse in seinem Dasein ist das ihm jedoch lange Zeit nicht leicht möglich gewesen.